Hi, ich bin Nicole Lechner und das ist der Digital Life Podcast. Ein monatliches Update für den digitalen Lifestyle. Ich informiere euch über Neuigkeiten und Trends aus der digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Digital Life Podcasts. Heute berichte ich aus einem ganz besonderen Ort. Ich bin nämlich extra nach Basel gereist, um die Schweizer Kunstfotografin Eliska Tscherner in ihrem Fotoatelier zu besuchen und mir ihre Meinung zum Thema Kunstfotografie im Zeitalter des Smartphones und der sozialen Netzwerke anzuhören. Grüezi, hallo! Ich hoffe nur, dass ich zu dem Thema wirklich etwas beitragen kann. Wie du siehst, arbeite ich nach wie vor grundsätzlich analog. Ja, ihr müsstet das wirklich sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns hier gerade in einer Dunkelkammer, wie sie seinerzeit noch bei jedem Fotografen gang und gäbe war. Es riecht nach Chemie. Hier steht ein Vergrößerer älteren Datums, dort ein großes Spülbecken und daneben sehe ich noch jede Menge Ausrüstung, die heute kaum noch jemand so richtig einzusetzen weiß. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Wir erleben gerade eine kleine Renaissance der traditionellen Entwicklungsverfahren, zumindest in dem, sagen wir mal, künstlerischen Bereich. Offensichtlich hat die Leichtigkeit des digitalen Fotografierens einen kritischen Punkt erreicht und nun ist eine Rückbesinnung auf die analoge Fotografie zu beobachten. Da höre ich doch eine leichte Kritik heraus. Würdest du also so weit gehen zu sagen, dass nur eine technisch anspruchsvolle Fotoarbeit, sprich also die analoge Fotografie, einen künstlerischen Wert haben kann? Oh nein, auf keinen Fall. Die Diskussion über den Wert analoger und digitaler Fotografien verfolge ich schon seit Jahren. Meines Erachtens wird eine solche These vor allem von Fotografen aufgestellt, die sich durch die millionenfache Konkurrenz durch Hobbyfotografen und deren Digitalkameras in ihrer Existenz als Fotograf oder sogar als Kunstfotograf bedroht fühlen. Meist wird doch heute schon gar nicht mehr mit einer Digitalkamera, sondern nur noch mit dem Smartphone fotografiert. Ja, das ist richtig. Auch wenn mir dazu gleich der Regisseur Wim Wenders einfällt, der sich mal in einem Interview über die Smartphones beschwert hat. So ganz wörtlich bringe ich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Aber sinngemäß meinte er, es sei völlig absurd, dass heute zwar jeder eine Kamera habe, sie aber nur wie einen Spiegel und nicht wie ein Auge benutze. Das sei doch eigentlich das Gegenteil der Idee einer Kamera. Da ist sicherlich was dran. Damit wären wir beim Thema Selfie-Manie. Genau, und die kann manchmal ganz schön nerven. Aber an sich finde ich das völlig in Ordnung. Eigentlich ist es manchmal sogar ganz interessant zu sehen, wie bemüht die Menschen einerseits sind, sich immer wieder in einer ungewöhnlichen Pose abzulichten und wie spielerisch und selbstbewusst sie andererseits mit sich selbst umgehen können. Das ist wirklich beeindruckend und auch beneidenswert. Ich selbst stehe nämlich zum Beispiel nur ungern vor der Linse. Aber einen Konkurrenzdruck spüre ich da überhaupt nicht. In meiner Arbeit konzentriere ich mich vor allem darauf, was ich mit meinen Fotos zum Ausdruck bringen will und meine Arbeit erfüllt mich, wenn ich selbst mit dem Ergebnis zufrieden bin. Dazu brauche ich mich nicht zu vergleichen. Dieses Bedürfnis habe ich ganz einfach nicht. Aha, das hört sich sehr gut an, besonders angesichts der neuesten Zahlen. Denn wie ich neulich in einer Fachzeitschrift gelesen habe, werden heute tagtäglich mehr Fotos im Internet geteilt, als im gesamten 20. Jahrhundert überhaupt aufgenommen wurden. Wow, das wusste ich nicht. Das ist tatsächlich eine unvorstellbare Menge. Ob hier Quantität allerdings auch gleich Qualität bedeutet, das halte ich für fragwürdig.